Von seinem Eintritte bis zu seinem Lebensende wird dem Jesuiten eingeprägt, dass er für die Welt und nicht für diese oder jene Nation da ist. Praktisch wird ihm das begreiflich gemacht durch Verschickung in die verschiedenartigsten Länder. Von Deutschland nach Frankreich, nach Amerika, Indien, Brasilien, Italien, Schweden. Dort hat er sich hineinzuleben mit möglichster Genauigkeit in die jedesmaligen sozialen und politischen Verhältnisse, sich anzupassen dem Volkscharakter, den Volksanschauungen. Solch ein System bringt wohl tadellos gleichmäßig arbeitende Kräfte, aber keine Patrioten hervor. Oben definierte ich den Patriotismus als die hingebende Liebe zum Vaterland. Unter Vaterland verstehe ich aber nicht nur das Land, das heißt die Felder, Wälder, Berge und Flüsse, sondern vor allem auch die sozialen und politischen Institutionen des betreffenden Landes. Die althergebrachten überlieferten Einrichtungen, auf denen das innere Leben des Landes beruht. Auch diese muss man hingebend lieben, um echter Patriot zu sein. So ist zum Beispiel echter Patriotismus in Bezug auf Deutschland notwendig mit monarchischer Gesinnung verbunden. Wird innerhalb eines Vereines durch das in ihm herrschende System die Anhängigkeit an die angestammten heimatlichen Einrichtungen bei seinen Mitgliedern nivelliert, so wird damit auch ihr Patriotismus beseitigt. Wenn sich trotzdem das einzelne Mitglied wahren Patriotismus bewahrt, so geschieht das gegen das System. Es bedarf nun keiner weiteren Ausführungen mehr, dass das System des Jesuitismus diesen Patriotismus nivellieren muss. Eine so internationale Gesellschaft, aus so vielen heterogen nationalen Elementen bestehend, muss die Preisgebung monarchischer oder republikanischer Vorlieben anstreben. Außer ihren im Ausland liegenden Hauptdomizilen haben die deutschen Jesuiten auch ganz unabhängig von ihrer Vertreibung aus Deutschland ihre größten Arbeitsfelder in überseeischen Ländern, Nord- und Südamerika und Britisch-Indien, Republiken und Monarchien. Innerhalb dieses großen, so viele und so große nationale und politische Verschiedenheiten umfassenden Gebietes, Europa, Amerika und Asien, hat der deutsche Jesuit zu leben, zu arbeiten. Aber nicht sesshaft, sondern mit dem Wanderstab in der Hand. Bald ist er in der freien nordamerikanischen Republik, bald im monarchischen Indien, bald in dem stets in politischer Gärung begriffenen Brasilien. Bald wird er aus irgendeinem dieser Länder wieder zurückgerufen, um in den alten monarchischen Staatengebilden Europas als Lehrer, als Erzieher, Prediger und Oberer zu wirken. Er müsste kein Mensch sein, wenn er nicht allmählich die alte heimische, die patriotische Form in Gesinnung und Anschauung verlöre und nach die Weltform, den Universalpatriotismus, annähme. Solchen und ähnlichen Ausführungen gegenüber macht der Jesuitenorden viel Aufhebens von seiner patriotischen Tätigkeit während des Feldzuges 1870-71. Die deutsche Ordensprovinz habe aus Liebe zum Vaterlande viele ihrer Glieder als Pfleger in die deutschen Lazarette geschickt. Zunächst liegt wirklich kein Grund vor, dieses Werk der Barmherzigkeit als etwas Besonderes zu rühmen. Hätten die deutschen Jesuiten sich der Hilfeleistung entzogen, es wäre einfachhin schmählich gewesen und, was sie sehr wohl wussten, sie hätten ihrem Rufe sehr geschadet. Ganz entschieden zu bestreiten ist aber der patriotische Beweggrund dieser Hilfeleistung. Auch bei diesem patriotischen Werke zeigt sich die Internationalität des Ordens. Unter den aus Patriotismus pflegenden deutschen Jesuiten waren nämlich 50 Nichtdeutsche, Schweizer, Österreicher, Holländer, Luxemburger, Irländer. Diese erhebliche Zahl von Deutschen weisen die Personentabellen auf, die der Jesuit M. Rist seiner ruhmrednerischen Schrift »Die deutschen Jesuiten auf den Schlachtfeldern und in den Lazaretten 1866 und 1870-71« als Anhang beigegeben hat. Nun kann man aber mit bestem Willen bei diesem halben Hundert Ausländer nicht von deutschem Patriotismus sprechen, wenn unter 169 Jesuiten so viel zählte der Jesuitrist auf, 50 Nichtdeutsche sind, so gehört die eingeborene jesuitische Unwahrhaftigkeit dazu, 50 Ausländer in einem Buche zu verherrlichen, das den Titel führt, die deutschen Jesuiten und so weiter. Auch auf das patriotische Verhalten der deutschen Jesuiten im Jahre 1866 lässt das Ritzsche Buch wenigstens indirektes Licht fallen. Während die deutschen Jesuiten in ihrer Erziehungsanstalt zur Feldkirch dem Preußenhasse freien Lauf ließen, wie ich im ersten Teile gezeigt habe, waren dieselben deutschen Jesuiten in den Lazaretten des Kriegsschauplatzes zu gleicher Zeit preußenfreundlich tätig. Das ist Patriotismus mit doppeltem Boden. Ich will durch diese Ausführungen nicht die Pflegetätigkeit des einzelnen deutschen Jesuiten herabsetzen. Es soll nur Einspruch dagegen erhoben werden, dass sie auf das Konto des Ordens Patriotismus gesetzt wird. Er soll ja satzungsgemäß keinen Patriotismus kennen, soll ganz und gar international sein. Möge man also auch auf jesuitischer Seite der Wahrheit die Ehre geben und sich nicht mit einem Worte schmücken, das auch die genauesten Sachregister in dickleibigen Werken über Satzungen und Regeln des Ordens nicht kennen. Das Herz der Gesellschaft Jesu, falls man bei ihr überhaupt von einem Herz sprechen darf, war 1866 bei Österreich und 1870-71 bei Frankreich, also ziemlich abseits von deutschem Patriotismus. Das ist nicht nur an und für sich klar, wegen der scharfen jesuitischen Gegnerschaft zu allem Nicht-Katholischen, auch die im ersten Teile mitgeteilten Erlebnisse in Feldkirch und in meinem Elternhause beweisen es.